ik naar huis met die pezels. Rommelen aan voor die kwevel. Dikke huisvang voor mijn nekkast. Geef me een tap naar mijn steekkast. Geef me geen fix op je afzet. Weren de bitch mijn kong smeken. Zeven als groot dikke amigos. Ketten als groot dikke amigos. Dikke huis samen die pezels. Zonbrille aan voor die kwevel. Ja, dikke huis rond nog een heeskopf. Geef me een tap naar mijn steekkast. Geef me geen fix op je afzet. Ja, weren de bitch mijn kong smeken. Zeven als groot dikke amigos. Ketten als groot dikke amigos. Ja. Migos, migos, migos, yeah, migos, yeah, migos, yeah, migos, migos, migos, migos, migos, migos, migos, yeah, migos, migos, yeah. Dikke kom wel eens aan roer, ja, God zij dank het is ons goed, ja. Dikke kom neem nog een toer, ja, mach maar geen stress, alles cool, ja. Ik kom in de kop met jij koe, ja, we zijn in een chat van roer, ja. We blijven praten voor de crew, ja, voor net aan geen interviews, ja. Voor net aan de kan nu nog afstand, ja. Alles ist erst der Anfang, ja. Wir halten zusammen, fick die anderen, ja. Die Kämpfe halt alle zu langsam, ja. Ich dreht euch weg, so wie Wandern. Ball euch weg mit ner Popgun. Da, da, da. Schick euch Schlafen wie der Sandmann, ja, ja. Dicker, ich sammel die Pesos. Sonnenbrille auf, so wie Quavo. Dicker, ich rauch noch ein Hastkopf. Ja, heb ihr jetzt ab, nehm ich Takeoff. Gebe kein Fix, so wie Offset. Während der Bitch mein Coke schmeckt, ja. Zehen aus Gold, dicker Migos. Ketten aus Gold, dicker Migos, ja. Migos, Migos, Migos. Ja, Essen auf Nacken von Ruth, ja, ja. Ich schwör wie Honig wie Nibu, ja. Habe mit euch nichts zu tun, ja. Werd jetzt ständig gebucht, ja. Im Studio, wenn du mich suchst, ja. Ich trinke nun Gin, keine Fanta, ja. S-Klasse Scheiben gepanzert, ja. Viel zu viel auf dicker Cruncher, ja. Fällt mir die Haare wie Panka, ja. Eure Tracks alle zu Standard, ja. Bitches tanzen für mich Samba, ja. Fische sie raus vor die Angler. Ich schicke sie weg, wenn sie klammern, ja, ja. Dicker, ich sammel die Pesos. Sonnenbrille auf, so wie Quavo. Dicker, ich rauch noch ein Hastkopf. Gib jetzt ab, nehm ich Takeoff. Gebe kein Fix, so wie Offset. Während der Bitch mein Kopf schmeckt, ja. Zähne aus Gold, dicker Migos. Ketten aus Gold, dicker Migos. Migos, Migos, Migos, Migos, Migos, Migos, Migos, Migos, Migos, Migos, Migos. Yo, Bruder, was geht ab bei dir? Ich bin gerade aufgewacht. Ganze Nacht was los, geschnitten und so. Bin überdimensional müde noch. Und ja, sollen wir nachher, sollen wir Kreuzberg was essen gehen? Paar Leute abstechen, bisschen Schutz nehmen. Und können wir gerne auf deinen Nacken was essen gehen. Oh, ich bin 3, 4, 5, 6 Berliner. Oh. Yo, und sag Hulk, ich muss ihn ein bisschen crossen.